deutlich und unverschämt«, dachte Raskolnikow angeekelt. »Gestatten Sie mir, Ihnen zu bemerken«, antwortete er trocken, »dass ich mich weder für einen Mohammed noch für einen Napoleon halte, noch für sonst eine dieser Persönlichkeiten, und folglich kann ich Ihnen, da ich keiner von jenen bin, auch keine befriedigende Auskunft geben, wie ich handeln würde.« »Ach, ich bitte Sie, wer hält sich denn bei uns in Russland jetzt nicht für einen Napoleon?« sagte Porfiri auf einmal schrecklich familiär. Selbst im Tonfall seiner Stimme lag diesmal etwas schon besonders Deutliches. »Sollte nicht auch so ein künftiger Napoleon unsere Aljona Iwanowna in der vorigen Woche mit dem Beil erschlagen haben?« platzte plötzlich laut Samjotow aus seiner Ecke dazwischen. Raskolnikow schwieg und blickte unverwandt und fest Porfiri an. Rasumichins Gesicht verfinsterte sich. Ihm hatte auch vorher schon etwas gleichsam zu schwanen angefangen. Er blickte zornig um sich. Eine Weile düsteren Schweigens verging. Raskolnikow wandte sich, um wegzugehen. »Sie gehen schon?« sagte Porfiri freundlich und streckte äußerst liebenswürdig die Hand hin. »Ich freue mich überaus, Sie kennengelernt zu haben. Und was Ihre Bitte anbetrifft, seien Sie ganz ohne Sorge, schreiben Sie nur so, wie ich Ihnen gesagt habe. Oder am besten wäre es, Sie kämen selber zu mir ins Amt. Vielleicht in diesen Tagen, meinetwegen morgen. Ich werde so gegen 11 Uhr bestimmt dort sein. Dann können wir alles gleich regeln. Und uns auch ein wenig unterhalten. Sie könnten ja als einer, der zuletzt dort gewesen ist, uns vielleicht noch etwas mitzuteilen haben«, fügte er noch mit gutmütigster Miene hinzu. »Sie wollen mich offiziell verhören? Mit allen Formalitäten?« fragte Raskolnikow scharf. »Aber wozu denn? Vorläufig ist es ja gar nicht nötig. Sie haben das falsch verstanden. Ich will mir nur keine Gelegenheit entgehen lassen und habe mich schon mit allen Pfandgebern unterhalten. Manche Aussagen habe ich zu Protokoll genommen. Sie aber als der Letzte...« »Ja, halt, apropos«, unterbrach er sich hastig, plötzlich sehr erfreut über etwas. »Da fällt mir soeben noch zur rechten Zeit ein, wie konnte ich das nur vergessen«, wandte er sich an Rasumichin. »Da hast du mir nun wegen dieses Nikolai damals die Ohren voll geredet. Aber ich weiß es ja schon selbst, weiß es selbst«, wandte er sich wieder an Raskolnikow, »dass der Bursche unschuldig ist. Aber was ist da zu machen? Ich musste nach dem Nikolai auch noch den Dimitri festsetzen. Ja, die Sache ist nun die, das Wesentliche, worauf es ankommt. Als Sie damals die Treppe hinaufstiegen, erlauben Sie, Sie waren doch gegen 8 Uhr dort.« »Ja, gegen 8«, antwortete Raskolnikow in derselben Sekunde unangenehm fühlend, dass er dies auch nicht hätte sagen müssen.